Hier kommen die Bassklempner, denn wir drehen euch ganzen Wedge den Hahn ab. Kunterbunter Untergrund will hoch aus wie ein Fahnenmast. Wenn man die Begabung hat, teilt den Raps zum Clown, ist die Bezeichnung im Fachjargon. Mr. F zum O, ich bin für den Shit geboren. Mit Headphones flackte ich im Unterleib. Auf dem Ultraschall konnte man sehen, wie ich schon Texte schreibe. Früher schon als Embryo nannte ich mich Amplifone. Tag der Geburt, es kam das Rhymebook, dann das Mikrofon. Und alles kam ich mit nem tierisch bösen Blick. Schau ich den Doktor ins Gesicht und schrie, what up, bitch? Er total fasziniert, das ist ein Wunderkind. Therapie, der Grund, warum ich gesund und munter bin. Und seit dem Tag lebte ich mein Lifestyle immer weiter. K.U. Hoodie und Baseballcap, mein ewiger Begleiter. Ich bekam nie die Brust, ich saugte immer nur an Hess. Rap mein täglich Brot, sorgte für mein Babyspeck. Yo, check den ab, ich splitte schon seit klein auf. Und wenn jemand was dagegen hat, dann geb ich einen dicken Scheiß drauf. Es ist ein ewiger Kreislauf, wie Reise nach Jerusalem. K.U., die Floristen, die einzig guten Crews im Game. Yo, check den ab, ich splitte schon seit klein auf. Und wenn jemand was dagegen hat, dann geb ich einen dicken Scheiß drauf. Es ist ein ewiger Kreislauf, wie Reise nach Jerusalem. K.U., die Floristen, die einzig guten Crews im Game. Der Typ, der dicht von all dem Alkohol breit von all dem Weed war. R.O.B. am M.I.C. und halt schon macht den Beat klar. Viva, diesmal bönne will ich mit Kopflos. Hier kommen die Stars, ihr seid kopflos. Obwohl doch so ein Kopf nicht schlecht ist. Ich krieg ihn in einem Flug und ich drop die Message. Ey, von euch, da lass ich mich nicht blenden, Mann. Denn ich rappe, seit ich denken kann. Als die anderen mit Plastiksoldaten und mit Panzern spielten, baute ich mir nebenan aus Lego-Kram Gesangskabinen. Yeah, ich hab das Mic von Fisher-Price gecheckt. Weiß nicht mehr über was, doch ich hab sicher nice gerappt auf deiner Spielzeugeisenbahn. Da malte ich ein Whole Train und aus dem Modellflugzeug, da machte ich ein Soul Plane. Yeah, ihr wart alle Toys und Blender. Wir sind weiterhin am Mic, weil sich bis heute nix ändert. Yo, check den ab, ich splitte schon seit klein auf. Und wenn jemand was dagegen hat, dann geb ich einen dicken Scheiß drauf. Es ist ein ewiger Kreislauf, wie Reise nach Jerusalem. K.U., die Floristen, die einzig guten Crews im Game. Yo, check den ab, ich splitte schon seit klein auf. Und wenn jemand was dagegen hat, dann geb ich einen dicken Scheiß drauf. Es ist ein ewiger Kreislauf, wie Reise nach Jerusalem. K.U., die Floristen, die einzig guten Crews im Game. Ich gegen Juni, Juli 85 begeben haben, als sich Millionen potenzielle Embryonen auf den Weg begaben. Alle wussten, es gibt nur eine Nummer 1 und wie das Schicksal alles wollte, sollte ich der Sieger sein. Rap lag schon in meiner Wiege, doch ich fühlte mich nie eingeengt. Lebt mit Rap seit Stunde 1, bin quasi ein Naturtalent. Schon als Baby im Laufstall hielt ich die Rassel wie ein Mikrofon. Fing an den Babys längst zu flowen. Yo, ich rockte damals schon. In der Schule wollte man mir beibringen, wie man ein Gedicht betont. Doch schon beim Zauberlehrling hatte ich da meinen eigenen Flow. Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe. Und in reichem vollem Schwalle zu dem Bades ich ergieße. Mein Lehrer gab mir Disrespect, man zieht Gedichte nicht in Dreck. Der Typ hat einfach nicht gecheckt, was für ein Künstler in mir steckt. Und auch zu Hause gab war Stress, doch meine Brüder schlug ich nieder. Ich disste sie mit Bars, bis sie heulen zum Mutti liefe. Yo, check den ab, ich splitte schon seit klein auf. Und wenn jemand was dagegen hat, dann geb ich einen dicken Scheiß drauf. Es ist ein ewiger Kreislauf, wie Reise nach Jerusalem. K.U., die Floristen, die einzig guten Crews im Game. Yo, check den ab, ich splitte schon seit klein auf. Und wenn jemand was dagegen hat, dann geb ich einen dicken Scheiß drauf. Es ist ein ewiger Kreislauf, wie Reise nach Jerusalem. K.U., die Floristen, die einzig guten Crews im Game.